drei Wonne. Novus Jan und ich seiten in ein von den großen, blauen Appelböhmen an die See, die uns mit seinen blöden Bolstern ganz im Klüster und innen hin verbar. Wie haben uns ein Strebel von uns Mutter eher nahe gegangen klaut und wird was auf Restaurantsband. Wie wollen die Lühe, die da innen vorbeikommen, mit den Faden die Heue von Kopf trieben? Na, na, na! Seht du mit einmal einer acht aus und wir drehen uns ganz verjocht und Da huckt ein großen, schwarzen Krei auf dem Wischenpol und quak. Und dann fängt die Bogfink Lua an zu schimpfen. Wat für Schiedbüdels denn hier? Mit einmal waren da Stimmen Lua, nicht weit von uns auf. Da stünden auf dem Stutz zwei auf die Straten. Die haben wir gar nicht kommen sehen. Die wollen doch, weil du den litten Siedenweg rutbölt. Und wer wollen dat? Nu hol mir auf einmal Fasse, Jan. Nu wart auf den Rieden. Ich teuch den Faden, den wir bür in Hauthöchte Dörr hängen lauten Hahn flink stramm. Wat schall dat denn, se Jan? Wo dem Tüssel der Band denn hoch? Da lobt sie ja so in der Dörr. Lord dat wat dol. Mensch, Jan, da könnt wir bi de beiden doch nicht riskieren. Du Schisshaus, lauter Band war doll, seh Jan. Mann, Jan, bist du von Sinn? Und wenn ich in der Schule Jack voll krieg, seh Jan, und in den Hus noch ein Reis und witzig mit in Tüchne schrief, und damit läutet den Faden wolle doll. Mensch, Kröscher, da gibt er ein Jungs. Und Baum in könnt so sie auch schon gar nicht wies werden, achter die dicken Telgen, und den litten zweiten Faden könnt sie allang nicht sehen. Dat schummert jo all. Mann, as Jan dit allen seh, wo ich ganz witschen die Näs. Denn die beiden, die da stünden, wollen Fräulein Tietze und Herr Puß. Us Schulmeister und us Schulmeistersche. Herr Puß, für den wie so ein Obersicht respektvoll Büchsen susen han, und Fräulein Tietze, die wie so gern liehen möchen. Und Herr Puß ha so'n Urohlen, Steven, Runnen, Griesen, Bibi am Prägen, da seh ich mit un a so Bliesdeck mit ne Tiergummi. Da würd ich schor, wenn im Däden um a Rundersegel däh. Mann, Fräulein Tietze, sweef so'n Wundersamt, hochfien Zissematütel auf et Hoor, noch die neueste Pariser Mode, mit bunte, zorte Vogelfettern do an, da will dat wohl schor Und Herr Puß hat Fräulein Tietze für einen Mannelknob davon und jippel ivrig ob er in. Nee, nee, seh und nochmals, nee. Da kann ich mich niemals mit Impfestauen geben, wenn wie die Jungs nicht mehr Prügel drauf, denn hei versleugsig vor Abregen dabei. Herr Puß, würd sie mir eingefallen, don? Seh Fräulein Tietze. Jeden, jeden, räub Herr Puß. Denn dreht sie mein Knob nun mal reis voll andersrum, als hebt sie ein Glicks in der Hand. Oh, pardon, räub Herr Puß, Vergebung, da will ich nicht. Und heißt denn ganz verdattert für er Dor, so als wie in der Schule immer verömdorsten, wenn wir nicht overleert haben. So hart wie Herrn Puß noch niemals sein, das höre ich aus Ohrig. Wenn sie nun mal noch die andere sieht, weggeht, dann ist alles gut. Und was das Prügeln anlangt, Herr Kollege, Sie Fräulein Tietze, so blieb ich dabei. Nicht Gewalt betert diese Welt, sondern Leichte und Gedühe. Und damit setzen sie sich in Gang und slow me dann und das sieht her. Ha, räub Herr Puß, Leif, Zuckerbrot, wo wollen wir denn wohl hinkommen? Ich sag, sei beste Kollegin, ich verschärf jeden Tag einen von den Jungs. Und die Klasse, die Steiderbock, sie könnt mich glöben, die Bengels hab Respekt. Hui! Da susen schon mit einmal beide die Heue von Kopf. Herr Pussy, Bibi, Bubs, noch eher, ass uns de Gold. Mann, Fräulein Tietze, erfreu ich aus Wunder, wei langsam doll, ass um groden, bunten Flitterling. Sei vorn verwundert herum. Na nu, seh Herr Puss, wat will denn dat? Da kann ich wohl meist nicht angehen. Moment mal. Hei stecken Finger in den Mund und lutscht da ab. Und heule mir die Luft, sie'n schönen, liegen, langen Wiesfinger. Nord, Nord, Süd, 0,3, sehe zackig. Die Heuer sind also gegen Wind flogen. Beste Kollegin, habt ihr mal so was belebt? I, da ist schon gediegen, mein Fräulein Tietze. Herr Puß krüsel nachdenklich sin Stern, gediegen, ja, hier spukt ein Geheimnis. Aber ich bin mal ob Spur. Jan und ich holen den Orden an. Was denn? Was kann er denn wohl wehen, Fräulein Tietze? Ich glöf, sehe Herr Puß, hier habt wieder mit ein so benömtet Locus Pusticus zu tun oder Windlock, as die Latiner sagt. Wat, seh Fräulein Tietze, die Wind hat auch Löcke, Ass und Käse. Und wat für Werke, seh Herr Puß, besonders ach de Böhmen und Hüseecken und Wolkenränder. Da hab ich schon damals mein Doktorarbeit aufgeschrieben. Die Fleiges weht da auch ein Leid von te singen. Hier, pass mal ab, ein Experiment. Ich wett, die heue Fleiges an die selbe Stirn noch einmal von Kopf. Hei güng tröch und setz ihn Bibi wohl ab. Und kriegt Fräulein Tietze ein Sissema-Tüdel-Lock von der Ehe. Man in diesem Augenblick bräut mit einmal ein zweites, noch viel grüttert Wunder über die beiden herin und auch über Osterbaum in unserem Baum. Das Wunder von diesem Frühjahrsdach. Denn Fräulein Tietze sehr malt Herrn Puß, Herr Kollege, wo gefällt sie eigentlich mein neuen Haut? Da hab sie mir noch nichts versagt. Ihren Hut, ja, was soll ich dort sagen? Ach, nun weißt du doch nicht so stief, Herr Puß, Herr Pustikus. Hätt sie noch gar nicht mag, dass Fräujo ist. Fräujo, ja, natürlich Fräujo, aber was hätt das mit den Windlöcken zu tun? Ach, nun laut sie alle Windlock doch mal susen, Herr Puß, und hört sie mal auf den Gesang von den Vogels und kickt sie doch die blauen Böhmen mal an. Und? Hier buch Fräulein Tietze verlegen und rot ihren Kopf und mich durch. Hier wo auch noch mehr, was sie ruhig mal ankicken können. Nö, noch mehr, stamme Herr Puß. Du, doll und damit einmal auf aus die Duben los. Und er klang so düster froh. Geheimnisvoll und voll verhohlen wunderhöch, dat wie mit Stuhn in die Höhe kriegen, die zweite ob die Straden und wieder in us Baum. Du, oh, da fällt mich just zufällig in, Herr Puße, Fräulein Tietze, wir arbeiten war so lang to hoben. Würd wir uns nicht duzen? Du, dullen war die Duben. Ach, Fräulein Tietze, stamme Herr Puß. Ich heit Elfriede, seh sie, und ich, Jan Hönnock. Oh, Elfriede, Herr Puß streckt mit einmal langsam sin Arms noch Fräulein Tietze ut. Oh, Jan, pass op, nu komm, was tust du? Ich will verabregt, bin aus dem Baumrut voll. Ich möcht doch nicht mehr hinkicken und drei min Kopf noch die andere sieht. Ich hab das Gefühl, daraus hat nix mehr angehängt da ab die Straten. Man, da verscheuch ich mich ganz bannig. Denn ich kriege in Jans in Gesicht und hab das bald nicht wollen Kind. Hei glotz noch die beiden da in den Baum und da bist du ihm die Augen einen halben tollen Kopf, als die Fühlers von so'n Snacken und sie Tungspitzen sluppen ihm von einer Mundecke in die andere. Das sehe ich ganz gräsig und ich drehe mich lieber wohl noch die Straße. Herr Puß bereue ganz lies und zart Fräulein Tietze bei den Ellenbogen. Na, quakt du mit einmal die ole Krei, woll ab sin Wischenpol. Plups, du ha, Fräulein Tietze, Herrn Puß, ganz flinken Zaps ob die Lippen ballert. Junge, seh Jan ganz lur, die beiden vorn herum. Und acht und holt und schall dat sachte Wolle. Plups, und Junge. Halt dat Echo, Jimme, Lise, Wied von Wien. Die beiden kriegen sich für Biester nur eins hier um. Was wollt denn dat, fröhlich Herr Puß? Weit nicht, seh Fräulein Tietze, ist ja auch egal. Und dann nimmt sie jeder ihr Brill auf und schüren die Gläser. Die wollen Jim dabei beslagen. Und dann setzen sie wohl ab und blitzen sich selig an durch die Schieben. Und in zwanken sie ingem Slung ihren Weg fütter. Hui, da susen die Waller die Heu auf den Kopf. Wat hab ich gesagt, drüber Puss mit Triumphieren, Trompetenstimm, glöbst du wie du, Elfriede, das ist die Beweis für die Windlöcke. Nu hab ich an diesem Putz wunderlichen Freujahrstag ob ein Schlag zwei Vogels fungen, ein letzte leibe goe deren und ein neue Beweis für meine Theorie dotto. Und ich dröff voll in aller Bescheidenheit dabei sehen, dass hier mit dem Wetenschop von den aerodynamischen Phänomene immer in selben Mielen per Pfarrer schreien ist. Oh, Elfriede, wat bin ich froh. Ich hab mal verwundert ob im Dahl. So hei kein Puss noch niemals sein. Hab ich mal auch belebt, wenn so ein Uhr-Ohlen, Stockdrögen, Morschen, halverschimmelten Wischenpol in Fröcher mit einmal wolle Dörr gründet und an die Sieten so ein litten Plätschen Twich rutzt. Und dat war auch ein von den Wunder an diesem wunderrigen Tag. All dat Grise, traurig und verspaukte, war anno so an einem Bummel und Bammel. Und wo wie Slüngels auch mit Schuld anwollen, dat füllt von ihm af. A Spinnweben in Morgenwind. Sein binnerste Kahn strahl hervor. Und ich füllt um ihn verwundern, ich möch Herrn Puss gern liehen. Und können wir einmal auch verstehen, worum Fräulein Tietze em liehen möch. Ja, Jan Hündel gesehen, Freund Tietze, das ist schon schön und gut mit in der Wetenschap und da hast du dich ja als wunderbar trächtlich, aber kannst du mir denn nur mal verklaren, wo das kommt, dass mein Haut ditmal gar nicht, weil an die Ehe ankommen ist, sondern der Baum Ovos noch immer in die Luft rumhampeln da hat? Dann, nun kriege ich da auch eins zu sein. Fräulein Tietze, der bunte Prudisvogel, hat sich mit einem von seinen langen Fettern achter den Faden fassfungen und overflutter sich der Baum, denn Jan versöch halt die ganze Tiet für Kröbels Gewalt, ihm von das Band herunter zu schütteln. So, so, sehe Herr Puss ganz kleinlud, denn ne, schien sich da hier dit mal doch voll utnomswies mehr um ein Windhose zu handeln. Na, ich glaub, das sind noch ganz andere Hosen, wo sich da hier im Handel, sehe Freund Tietze, mit durch, ich seh du eben zwei so wenige Büchsen u den Baumrut schimmern. Jan, wir sind verloren. Du innerst noch an den Stamm von den Baum mit einmal Herrn Puss in Gesicht ab, da will puterrot. Und er wies mit seinen langen Wiesfinger dit mal noch in, stramm ab die Ehe. Runterkomm, hier kommt sie her, ab die Stier. Wie keiken uns an und in fing wie stumm und verbeten an zu klattern. No Boben, die Faden mit den Haut zweif no ehe. Jungs, kommt runne, räubt Fräulein Tietze mit freundliche Stimme. Wie keiken uns wolle an und denn steigen wie langsam no in. Wenn Fräulein Tietze wat seht, da kommt kein Eingegen an. Und nu stünn wie vor use beiden Lehrers. Ein Tiet lang seh keiner ein Wort. Ich wrung has und stötter. Ich wo man sehen, Freund Tietze, ich stau ganz ab Ehre sieht. Ich bin auch dagegen. Die Prügelstrafe muss abschafft werden. Dat kann ich mich bedenken, Puss, Herr Puss, dat du dagegen bist. Jungs, würd ich mich versprechen, seh Freund Tietze, und lädt ob ihren Arm so in mir rum und ihr sanften Augen schweben, durch die starke Brill ob der Dreifache vergrüttert, nah over mir, als so zwei große, blaue Fröchershimmel. Noch einmal voll von Blütenschnee und Vogelsang und deib ob den Grund voll Gold und Glück und ein fin säuten Rückwein mir in den Näs, dem mi bedüss. Sei müssig mit ein wunderbare Sebenwuschen heben. Ich snäufen reiß deib ab. Oh, in diesen Augenblick heig für Fräulein Tietze mein Leben hingeben könnt. Würd sie mich versprechen, Jungs, dat sie dat in die Schule nicht breit im Utpetten dort, wat sie hier eben wies worden sind. Oh, ich wüsst da kein gläunigt Isen, dat jichen zu mir utrieben können, wie necken beide inständig mit dem Kopf. So, und nu krieg ich mich mal eben in Haut vor. Wie sprüngen Ass und Hautpeer und bröchen Fräulein Tietze den Haut. Und dann gehen die zwei da langs unter die blauen Böhmen voll Vogel juchen, aber die raffeln Blüten als aber breie witte Matten, die dat Frühjahr selbst da eigens verjümmt bei beiden und breit ha. Wie kein Gymnau, wird sie da gönnen an Holtrand verschwinden. Mi wollt, als ob ich drüm. Ich befoll mein Büchsenbotten. Ich könnt das Gymnau noch nicht forten, da wie so da fünf kommen wollen und kein Schächs kriegen haben. Und dat wird das dritte Wunder von diesem Tag. Herr Pussy für Grelligkeit eben, wo ich gar nicht so recht und harten komme, wo ich ganz flink wolle verflogen. Hey, wo ich liegs war so sinnig und suche und strahlen voll freundlich, als ich ihm gar nicht kenn. Ob die sich da einen Halt wollen auf alle umfort, wat meinst du, Jan? Da kass ob Spain, seh Jan. Junge, Junge, die predigt doch schon mit die Schule so viel vor. Und wann mag sie selbst bin spazieren gehen? Junge, Junge.